Christel Freitag. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Mundart-Hörspiel am Samstagabend. Aus besonderem Anlass senden wir heute nicht den angekündigten Radiotatort Die blaue Yacht, sondern das Mundart-Hörspiel Schattenkabinett von Manfred Zach. Und das hat seinen Grund. In 4 Tagen, am 25. April, feiert Baden-Württemberg seinen 60. Geburtstag. Und wir liefern Ihnen dazu das passende Hörspiel. Ein bisschen was will ich Ihnen jetzt schon verraten. Es geschieht eines Abends in Stuttgart im Staatsministerium in der Villa Reitzenstein. Eine Rundfunkredakteurin sucht verzweifelt nach einer zündenden Idee für die geplante Live-Sendung zum 60. Geburtstag des Landes. Plötzlich ertönt eine Stimme, dann noch eine und noch eine. Panik erfasst die junge Frau. Die Bilder an den Wänden, Porträts früherer Ministerpräsidenten beginnen zu reden. Im Nu verwandelt sich der Raum in ein höchst lebendiges Schattenkabinett, in dem gelacht, gestritten und nicht mit Seitenhieben gegen das aktuelle politische Geschehen gespart wird. Die Redakteurin erlebt Landesgeschichte von einer völlig neuen Seite. Und gerade als sie glaubt, nichts könne sie mehr erschüttern, geschieht etwas gänzlich Unerwartetes. Wieso? Mach aus, das klingt ja furchtbar. Die Melodien sollen ineinander übergehen, nicht übereinander herfallen. Entschuldigung. Bitte. Irgendwas ist durcheinander geraten. Es ist halt wie im richtigen Leben. Badener und Württemberger würden sich am liebsten an die Gurgel gehen. Aber ich probiere es gleich nochmal. Ja, nein, was? Es ist eh schon spät. Okay. Wir machen morgen weiter. Wenn bloß das Landesjubiläum schon rum wäre. 60 Jahre Baden-Württemberg, wen interessiert denn das überhaupt? Wahrscheinlich alle, die über 60 sind. Ja, wie unser Rundfunkrat. Psst. Wir sind hier doch nicht im Funkhaus. Leider. Sonst wäre die Akustik nicht so miserabel. Aber nein, nein, es muss ja unbedingt eine Sondersendung aus der Villa Reitzenstein sein. Bloß weil das der Amtssitz der baden-württembergischen Ministerpräsidenten ist. Und der Beamten, die hier schaffen. Sagtest du schaffen? Dass ich nicht lache. Wieso? Ich war gestern hier, um die elektrischen Anschlüsse zu checken. Ja, um die Mittagszeit. Da gab's in dem Saal da drüben einen Empfang und hinterher ein Festessen. Die werden halt Gäste gehabt haben. Woher weißt du das überhaupt? Guck mal, bitte, ich zeig dir was. Klaus. Komm daher. Also, da links ist der Saal, in dem die getafelt haben. Heißt übrigens Gobelinsaal, weil an den Wänden lauter alte Teppiche hängen. Aha. Und hier geht's zur Küche. Ah, Glück gehabt. Die Tür ist offen. Moment, ich mach Licht. Ja, und? Eine Küche habe ich schon mal gesehen. Moment. Sag mal, bist du verrückt? Stell die Gläser und die Flasche zurück in den Schrank. Im Gegenteil. Also, Klaus. Während ich gestern auf dem Boden rumkrabble, so, und nach deiner Steckdose such, kommt so ein Herr im dunklen Anzug und fragt, ob ich was zum Essen mag. Danke, sag ich. Das ist nett von Ihnen, aber wenn ich schaff, esse ich nichts. Aber? Na, dann wenigstens ein Espresso. Okay, sag ich. Trinke ist was anderes. Dann sind wir zusammen in die Küche und während dem Espresso erzählt er mir ein bisschen von seinem Job. Ja. Der ist nämlich im Staatsministerium beim Protokoll beschäftigt und kennt sich mit Empfängen aus wie unser eins mit Volt und Ampere. Klaus. Zum Schluss öffnet er den Schrank, zeigt auf die Weinflaschen und sagt: Was? Wenn Sie fertig sind mit der Arbeit, dürfen Sie ruhig ein Fläschchen mitnehmen. Wir haben genug davon. Wir sind noch nicht fertig mit unserer Arbeit. Für heute schon. Hast du selber gesagt? Oh. Bitte? Na gut. Aber nur ein Glas. Jetzt haben wir tatsächlich die ganze Flasche ausgetrunken. Du, ja, da war ja auch ein gutes Tröpfel. Es wäre geradezu eine Sünde gewesen, davon was übrig zu lassen. Komm, oh, komm, wir stellen die Gläser zurück in den Schrank. Hm? Packen unsere Sachen zusammen, Klaus. Oh, komm. Ich find's ein bisschen unheimlich hier. Also gut, ja. Ja, nachts sieht alles anders aus. Hier im Flur zum Beispiel. Die Leute auf den Bildern. Man könnte fast meinen, sie wäre lebendig. Ach, Klaus, das sind Porträts früherer Ministerpräsidenten. Aha. Ja, zwei von denen kenne ich. Ja. Ja, das da, das ist der Lothar Späth. Und das da, der Erwin Teufel. Gut. Aha. Hängen nebeneinander, gucken sich aber nicht an. Das hier, das ist der Filbinger. Aha. Da drüben hängt der Kiesinger. Und der mit der Brille, das ist der Gebhard Müller. Sagt mir nix. Und der im braunen Ortsickel? Das ist der erste Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Reinhold Meyer. Reinhold Meyer. Mit dem hat sozusagen alles angefangen. Wieso? Ach, das ist eine komplizierte Geschichte. Der Meyer, ja, hat Baden-Württemberg quasi im Handstreich gegründet. Ah, hat der Revolution erzettelt? Na, das nicht. Aber ganz hasenrein war die Sache auch nicht. Ah. Als nämlich die verfassungsgebende Versammlung am 25. April 1952 im Stuttgarter Alten Landtag zusammentrat. Nämlich auf Freitag, den 25. April 1952, 12.30 Uhr Minuten festgestellt. Hey, Klaus, was soll das? Schalt sofort aus. Ja, das Ding ist von allein ausgegangen. Ehrlich, Ulrike. Länder Baden, Württemberg Baden und Württemberg Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt. Irrtum, junger Mann. Ich habe das Gerät eingeschaltet. Schließlich sind es ja meine historischen Worte. Hä? Wer spricht da? Ist da jemand? Allerdings. Wo denn? Sie stehen direkt vor mir. Ich sehe nichts. Dann gucken Sie halt ein wenig nach oben. Was sehen Sie da? Ein Bild. Ein Bild? Ich schaue etwas drauf auf dem Bild. Ein Porträt von Reinhold Meyer. Ja. Also, dann sehen Sie mich doch. Aber Sie sind doch nur ein Porträt. Ein Bild. Wieso können Sie sprechen? Warum ich sprechen kann? Habt ihr das gehört, Kollege? Die Dame fragt, warum wir sprechen können. Weil wir nicht aufs Maul gefallen sind, verehrte Chef. Hilfe, ich muss hier raus. Warte, ich komme mit. Jetzt bleiben Sie, bleiben Sie. Wir tun Ihnen doch nichts. Der Kollege Meyer neigt manchmal zu etwas derben Scherzen, aber er meint es nicht so. Ich meine immer, was ich sage, Kiesinger. Ja, ja. Bei jenen, den man den Häuptling Silberzunge nannte, war das vielleicht anders. Ach. Was macht ihr beide da überhaupt? Ja, Wir bereiten eine Rundfunksondersendung zum 60. Geburtstag von Baden-Württemberg vor. Aha. Ja, live aus der Villa Reitzenstein. Mit Statements von Ministerpräsident Kretschmann, Finanzminister Schmidt und mit prominenten Zeitzeugen wie dem früheren MP Oettinger. Zeitzeugen. Was wollen Sie denn mit den jungen Hüpfer? Ja. Die waren doch 1952 noch gar nicht geboren. Der Kretschmann schon. Der war da immerhin schon 4. Also der hat da noch Hemd und Hose am Stück tragen. War denn das jetzt schon wieder? Das war Kollege Müller. Er hängt etwas seitlich. Er ist nämlich nicht gern in meiner Nähe. Ja, das stimmt. Ja, weil ich ihm und der CDU doch damals die Suppe versalzen habe. Jawohl. Gegen alle Absprachen haben Sie im Alleingang Baden-Württemberg gegründet. Obwohl die CDU bei den Wahlen die meisten Stimmen gekriegt hat. Baden-Württemberg hat seit heute seinen ersten ordentlichen Landtag. Und seine erste ordentliche Regierung. Historische Notwendigkeit, Herr Kollege. Ich habe die günstige Gelegenheit am Schopf gepackt. Zum Wohle des Landes. Ach was. Gleimt haben Sie uns schamlos hintergangen. Auf der Tagesordnung der verfassungsgebenden Versammlung war die Wahl des Ministerpräsidenten gestanden. Und sonst nix. Und was machen Sie? Kaum sind Sie gewählt, stellen Sie ein zusammengeschustertes Kabinett ohne CDU-Beteiligung vor und erklären das Land Baden-Württemberg für gegründet, ohne uns auch nur zu fragen. Ah, manchmal ist besser, man fragt nicht, Herr Müller. Aber davon abgesehen, es war alles rechtens. Das hat sogar das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dessen Präsident Sie ja selbst 12 Jahre lang gewesen sind. Leute, was regt ihr euch eigentlich so auf? Bisher ist doch alles gut gegangen mit Baden-Württemberg. Typisch Bett. Den interessiert nur das Ergebnis, egal wie es zustande kommt. Ach, Herr Teufel. Ja. Bloß weil Sie nach Ihrem Rückzug aus der Politik ein paar Semester Philosophie studiert haben, brauchen Sie nicht meinen, nur Sie hätten Grundsätze. Oh, keine falsche Politik. Aber wie heißt so schön, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Oh, das habe übrigens nicht ich erfunden, sondern Helmut Kohl. Ja, ganz und der steht Literatur. Ihnen bekanntlich näher als mir. Meine Herren, hören Sie bitte auf, sich zu streiten. Was macht das denn für einen Eindruck? Bitte? Wie? Immerhin. Hatten Sie alle mal Vorbildfunktion in diesem Land? Ja, wir kommen in den Jetzt heute sind wir Bilder. Wir sind keine Vorbilder, keine anderen Vorbilder. Sie zeigen Porträts baden-württembergischer Ministerpräsidenten. Und Sie können, warum auch immer, sprechen. Also müssen Sie doch früher die Person gewesen sein, die auf dem Bild zu sehen ist. Genau. Das ist schon Unsinn. Glauben Sie, ein Schauspieler, der auf der Bühne den Heinrich den Achten spielt, hat vorher 6 Frauen umgebracht. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich geb's auf. Seid, was ihr wollt. Bilder, Geister, Schatten. Ich gehe jetzt heim. Oh nein, ich komme mit. Und ob ich morgen wiederkomme, das muss ich mir gut überlegen. Wir sind doch wir wollten Sie nicht beschrecken. Verdammt! Die Eingangstür ist zu. Klaus! Weiß ich. Der Hausmeister schließt ab, wenn die Mitarbeiter weg sind. Hä? Wir sollen ihn anrufen, wenn wir gehen wollen, hat er gesagt. Dann ruf halt an! Versuche ich doch die ganze Zeit, es meldet sich aber niemand. Wo steckst du überhaupt? In der Küche, bei dem Krach, den die Typen im Flur machen, versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Moment, ich komm zu dir. Gott sei Dank, das Küchenfenster lässt sich öffnen. Da können wir rausspringen. Wir sind doch im Erdgeschoss. Bist du verrückt? Es ist Nacht und im Park wimmelt's von Polizisten. Ja und? Willst du eine Kugel im Bauch haben? Polizei! Das ist die Lösung. Hä? Wähl den Polizeinotruf. Damit die Großalarm auslöst und uns wie Verbrecher abführt. Ulrike, bedenk doch, was für einen Skandal es gibt. Unser Sender ist bei allem, was mit Politik zu tun hat, eh so pingelig. Klaus, du bist der schwerfälligste, fantasieloseste Tontechniker, der mir je über den Weg gelaufen ist. Boah, was reg ich mich eigentlich so auf? Ulrike. Korkenzieher. Ja. So, du schaffst den Hausmeister bei, ich probier derweil den Remstäler. Soll ich nicht... Der ist Teil meiner landespolitischen Recherche. Gut. Soll ich vielleicht doch... Du kümmerst dich um den Hausmeister. Aber Ulrike... Nix aber. Du bist für die Technik zuständig, ich für den Inhalt der Sendung. Abflug. Und mach die Küchentür zu, damit ich wenigstens hier meine Ruhe hab. Ja, klar. Donnerwetter, das Mädchen hat Pfeffer. Ich würde eher sagen, diese Ulrike hat Haare auf den Zähnen. Nein, jetzt. Ja, auf jeden Fall hat sie Geschmack. Ja, ja. Sie hat zielsicher einen Wein aus dem Remstal genommen. Na, das freut einen in der Wolle gefärbten Remstäler wie Reinhold Meyer. Freilich. Als ich Ministerpräsident war, haben die in Bonn ja sogar von der Remstal-Politik gesprochen, die ich machen tät. Gell, Herr Späth? Was aber nicht als Lob gemeint war, ne? Mit Ihrer Kritik an der Wiederbewaffnung Deutschlands haben Sie den Adenauer nämlich... bis aufs Blut gereizt. Ja, ja, ja, ja, Herr Teufel. Ja. Einen Handlanger Moskaus hat er mich, Kaiser. Ja, bloß, weil ich die deutsche Einheit nicht durch unnötige Konflikte gefährden wollte. Aber ich hab's ihm heimzahlt. So? Ja, wie denn? Ich hab dem Adenauer 1953 eine Kiste Remstäler Wein geschickt. Und das nennen Sie Heimzahlen. Solche Gegner hätte ich mir als Bundeskanzler auch gewünscht. Moment, Kiesinger, ich bin ja noch gar nicht fertig. Die Kiste war adressiert an Herrn Bundeskanzler Konrad Adenauer. Und auf jeder Flasche war die Lagenbezeichnung des Weinortes Schneitz gestanden. Und? Aber Konrad. Ja, mit uns im Südwesten hat sich der Alte in Rhöndorf immer schwer getan. Schon die Gründung des Landes war ihm wie Spitzgras. Ja, gewiss, aber das muss man auch verstehen. So? Schließlich gingen durch die Vereinigung dreier Bundesländer wertvolle CDU-Stimmen im Bundesrat verloren. Die ganze Union war in dieser Frage gespalten. Oh, jetzt schwätzt der Kiesinger schon wieder wie ein wandelnder Vermittlungsausschuss. Sie sind nicht mehr Kanzler einer großen Koalition, Herr Kiesinger. Ja, aber immerhin war ich das länger, als Sie Ministerpräsident waren, Herr Mayer. Ihre Regentschaft in Baden-Württemberg dauerte ja gerade mal anderthalb Jahre. Oh, Regentschaft, wenn ich das schon höre. Sie wären halt doch am liebsten der schwäbische Sonnenkönig gewesen, gell? War ich. War ja, so wie ich, Sie ja. 1964 an der Seite der jungen Queen Elisabeth durch Stuttgart gegangen sind, ja, hätte man ja meinen können, Sie sind ein leibhaftiger Onkel aus der schwäbischen Seitenlinie der Windsors. Ja, freut mich. Leute, hört doch mit den Sticheleien auf, das bringt doch nichts. Lasst uns lieber überlegen, wie wir in der Jubiläumssendung ordentlich zur Geltung kommen. Ich habe den Eindruck, die zwei vom Rundfunk schaffen das nicht ohne unsere Hilfe. Ja, später ist was dran. Also Statements von Kretschmann und Schmid, Oettinger als Zeitzeuge. Also ich meine, da weiß man doch, was hinten, also ich meine, was dabei rauskommt. Ja, allerdings. Journalisten, wenn ich das schon höre. Wir könnten ein Kabinett bilden. Hm? Ein Schattenkabinett. Hat die Redakteurin nicht gesagt, wir wären Schatten? Dann verhalten wir uns doch auch so. Genialer Gedanke. Danke. Ich lobe Sie ungern, Kollege Müller, aber diesmal muss es sein. Wie sagt der Dichter? Wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Starker Schatten, Herr Mayer. Es heißt, wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Goethe, Götz von Berlichingen. Ah, ich kenne auch ein Zitat aus dem Götz-Kiesinger. Ja, das ist Ihr Niveau. Aber das sage ich jetzt besser nicht. Ruhe, Kollegen, Ruhe. Vergessen Sie nicht, dies ist eine Kabinettssitzung. Verstehe schon. Womit beginnen wir? Wir wollen gar nichts anderes in Deutschland als diese eine Neuordnung des. Also mit der Entstehung des Landes hier natürlich. Muss Württemberg und Baden, Teilung von Baden und Württemberg durch die Alliierten. Konferenz auf dem Hohen Neufen. Südweststaat-Artikel des Grundgesetzes. Nach Inkrafttreten des Stuttgarter Überleitungsgesetzes. Neugliederungsgesetz des Bundes. Volksabstimmung vom 9. Dezember 1951. Halt! Was? In dieser Schicksalsstunde einer Nation. Das ist doch viel zu kompliziert. Wir sollten uns auf die wichtigsten Themen beschränken. Zum Beispiel meine Technologiepolitik in den 80er Jahren, die hat Baden-Württembergs Ruf. Ja, jetzt einmal langsam erspäht. Ohne leistungsfähige Hochschulen hätten Sie Ihre Technologiepolitik gar nicht umsetzen können. Aha. Ja, natürlich. Und für die Hochschulen in diesem Land hat doch keiner mehr getan als ich. Gründung der Universitäten Konstanz und Ulm. Ausbau der Hochschulen Mannheim und Karlsruhe. Ja, und wo ist das Geld hergekommen, Herr Kiesinger? Dass ihr zwei Verbraucher habt? Von uns, der Gründergeneration. Wir waren es doch, die in den Anfangsjahren des Landes Eisel sparten. Habe ich recht, Kollege Müller? Naja, aber so kommen wir nicht weiter. Nein. Wenn jeder seine Verdienste aufzählt, sind wir beim 70-jährigen Landesjubiläum noch nicht fertig. Wir müssen uns darauf verständigen, was unsere größte gemeinsame Leistung gewesen ist. Nur das zählt. Ja, ja. Also ich würde sagen, unsere größte gemeinsame Leistung war, dass jeder seinen Beitrag für das Zusammenwachsen der Landesteile Baden und Württemberg geleistet hat. Ja, das hat er recht. Das war ein hartes Stück Arbeit. Allerdings. Und warum lachen Sie jetzt, Herr Mayer? Ja, ich habe gerade dran denken müssen, was uns die Altbadener vor der Volksabstimmung 1950 alles in den Kopf geworfen haben. Vorne dran der Staatspräsident von Südbaden, mein Parteifreund Leo Wohle. Ja. Die badische Landesregierung hat in ihrer letzten Sitzung folgenden Beschluss gefasst. Badener! Nach Inkrafttreten des Stuttgarter Überleitungsgesetzes wollt ihr das Kolonialvolk der Freimaurer, Freidenker aus Groß-Stuttgart werden? Die Auflösung des Landes Baden von sich aus. Wir wollen frei sein! Was war das? Das waren Parolen, Herr Filbinger, die damals herumgeisterten. Was? Aber wo die jetzt herkommen, das weiß ich auch nicht. Mayer, haben Sie schon wieder mit Ihrem telepathischen Zeigefinger am Aufnahmegerät rumgemacht? Nein. Gucken Sie mich doch an, ich stehe da wie gemalt. Das ist schon seltsam. Ob das am Ende der Wohleb selbst war, der uns eins auswischen wollte? Ja, zuzutrauen wäre es ihm. Wenn es um sein geliebtes Südbade ging, hat er seine Augen und Ohren überall gehabt. Es lebe das badische Volk. Es lebe unsere badische Heimat. Was? Was war das für ein Lärm? Lärm? Wir haben uns unterhalten. So ein Spix. Gut. Ich dachte, es wäre Terroristen im Haus. Ja, Terroristen. Junger Mann, Sie sehen Gespenster. Ja, langsam glaube ich es auch. Aber du bist ja schon wieder da. Ich denke, du fahndest nach dem Hausmeister. Fahnd ist gut. Die fahnd eher nach uns. Oh, Klaus, bist du betrunken? Ein anonymer Anrufer hat gedroht, auf die Villa einen Anschlag zu verüben. Daraufhin ist das ganze Gelände abgesperrt worden. Alle Ausgänge sind verriegelt. Sehr gut. Wir sitzen wie die Mäuse in der Falle. Ja, aber das geht doch nicht. Die müssen uns doch rauslassen, bevor sie die Schotten dicht machen. Der Hausmeister, mit dem ich telefoniert habe, sagt, bei Bedrohung von außen werden automatisch alle Zugänge verrammelt. Das stimmt. Ich hatte mal einen übereifrigen Mitarbeiter, der die Sicherheitsvorkehrungen unter realistischen Bedingungen testen wollte. Er hat den Alarmknopf gedrückt, ohne einer Menschenseele was zu sagen. Und? Wir saßen stundenlang fest. Was für den Spät sicher die größte Strafe war. Ich meine, der war ja bei manchen Veranstaltungen schon wieder fort, bevor er überhaupt vorgekommen ist. Mir ist nicht zum Lachen zumute. Was machen wir jetzt? Also, wenn wir hier festsitzen, können wir ja auch die Jubiläumssendung vorbereiten. Nee, dafür habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv. Aber Ulrike... Außerdem muss ich das Skript erst doch fertig schreiben. Wir könnten Ihnen dabei helfen. Ja, wir haben nämlich gerade ein Schattenkabinett gebildet. Ja. Schattenkabinett? Mhm. Wen oder was beschatten Sie denn? Niemanden. Im Gegenteil. Wir beleuchten aktuelle Themen mit der Erfahrung des Alters. Was in heutiger Zeit leider viel zu kurz kommt. Aber das wird sich ändern. 60 plus ist auf dem Vormarsch. Ich sage nur, ohne Vergangenheit keine Zukunft. Oder wie Dilthey so treffend schreibt, was der Mensch sei, sagt ihm nur die Geschichte. Na, Sie irren, Herr Teufel, das war Schopenhauer. Dilthey, Herr Kiesinger. Nein, das war das Schopenhauer. Sie verwechseln genau. Das Schopenhauer. Leid, müssen wir das jetzt austappen? Ja. Da kann man doch ganz einfach Google fragen. Wer ist der Herr Google? Meine Herren, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Aber meinen Sie wirklich, zur Zukunft unseres Landes etwas beitragen zu können? Ja, freilich. Ja, natürlich. In Ihrem Alter? Ja. Halten Sie uns für Gruftis? Ehrlich gesagt, ja. Ja, dann passen Sie mal gut auf. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Stuttgart 21. Wer erklärt sich für befangen? Ich, mein Live-Partner ist einer der Initiatoren von Stuttgart 21. Ich auch. Mein Live-Partner hat sich öffentlich für Stuttgart 21 ausgesprochen. Mhm. Zu Protokoll. Die Kollegen Teufel und Späth erklären sich für befangen. Und, sollen wir etwa Protokoll führen? Ja, wer sonst? Ich glaube, ich träume. Träume jetzt nicht, junger Mann. Schalte Sie das Mikro ein. Ton ab. Ja, läuft. Also, nochmal. Die Kollegen Teufel und Späth erklären sich bezüglich Stuttgart 21 für befangen und nehmen an der Beratung dieses Tagesordnungspunkts nicht teil. Das stimmt. Zwei Drittel des Schattenkabinetts sind anwesend und stimmberechtigt. Die Beschlussfähigkeit ist also trotzdem gegeben. Ich schlage vor, wir befassen uns als erstes mit Finanzierungsfragen. Ja, an der Kasse sterben die Ideen. Die Bahn gibt die Gesamtkosten für Stuttgart 21 mit rund 4,1 Milliarden Euro an. Bis zum Bauende 2019 geht sie von einer maximalen Kostensteigerung von 400 Millionen aus. Das sind weniger als 10% der Gesamtkosten. Kollege Mayer, für wie wahrscheinlich halten Sie diese Annahme? Na, ich würde sagen, das wäre nach der Hochzeit zu Kanaan das zweite große Ressourcenwunder dieser Erde. Meine Herren, ich erinnere mich dunkel, dass ich Mitte der 70er Jahre als Ministerpräsident dem Bau der Schnellbahntrasse Mannheim-Stuttgart zugestimmt habe. Es wäre interessant zu erfahren, wie da die Kostenentwicklung gewesen ist. Ja, das ist ein guter Hinweis, Kollege Findiger. Ich schaue mal geschwind in meine Unterlage nach. Moment, ich habe es doch zufällig dabei. Hier, hier steht's. Die Kosten für die Schnellbahntrasse Mannheim-Stuttgart wurde 1975 mit 2,5 Milliarden D-Mark veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten nach Fertigstellung der Strecke beliefen sich auf 4,25 Milliarden D-Mark. Die Bahn hat sich bei dem Projekt also um 70% verschätzt. Ach so. Ja. Auf Stuttgart 21 übertragen. Würde das eine Kostensteigerung von knapp 3 Milliarden... Halt! So geht das nicht. Sie können hier keine wilden Spekulationen anstellen. Aber das sind keine Spekulationen. Das sind Erfahrungswerte der Bahn. Okay, Herr Müller. Aber es bringt doch nichts, alte Gräben wieder aufzureißen. Können Sie sich nicht mit was Positiverem beschäftigen? Was Positiverem? Wie meinen Herr Kiesinger, Sie das? Neue Technologien zum Beispiel. Die machen doch das Leben erst wirklich interessant. Ja, darüber kann man geteilter Meinung sein. Der junge Mann hat völlig recht. Zu meiner Zeit war ja, Herr Späth, das wissen wir doch. Zu Ihrer Zeit ist Baden-Württemberg zum führenden Technologieland aufgestiegen. Eben. Keine Angst, wir werden es in der Sendung gebührend würdigen. Aber das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her und reißt niemanden mehr vom Hocker. Ja, aber heute geht es doch um ganz andere Dinge, wenn von neuen Technologien die Rede ist. Erneuerbare Energien, Offshore-Windparks, Ausstieg aus der Atomenergie. Und da waren Sie, wie Sie hier hängen. Wer? Ja, nun nicht gerade Pioniere. Ja, wer hat denn die Heizkraftwerke mit die Entschwefel? Rick, jetzt ja, weißt du aber, du übertreibst. Du kannst doch den Herren nicht vorwerfen, dass sie irgendwann im letzten Jahrhundert was verschlafen haben, was die Angie auch erst vor kurzem gemerkt hat. Doch, genau das werfe ich Ihnen vor. Kein Land hätte bessere Voraussetzungen gehabt, sich an die Spitze der Energiewende zu setzen, als Baden-Württemberg. Bei der Wirtschaftskraft, bei dem Innovationspotenzial. Stattdessen hat man gegen alle Vernunft in Wiel ein AKW geplant und Windräder jahrelang als Landschaftsspargel verteufelt. Also verteufelt nicht gerade. Ich fordere hiermit, die Polizei auf den Platz zu lassen. Ulrike, kann es sein, dass dir der Remsteller nicht bekommen ist? Ich meine gerade, ich höre den Helmut Palmer. Mich hat man in Wiel körperlich bedroht. Mich auch. Ein bisschen kennenzulernen, da möchte sich nun davor treffen. Meine Herren, denken Sie an den dünnen Firnis Ihrer Bilder. Wollen Sie riskieren, einem Restaurator in die Hände zu fallen? Also, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Energiewende. Kernpunkt ist, dass Deutschland innerhalb von 10 Jahren aus der Kernenergie, die heute 22% zur Stromerzeugung beiträgt, aussteigt. Gleichzeitig soll der Anteil erneuerbarer Energien auf 35% verdoppelt werden. Die Frage ist, wie das zu schaffen ist und was es für Baden-Württemberg bedeutet. Moment, eine Katastrophe ist das. Herr Filbinger. Jawohl, wir müssen sofort eine Resolution fassen, in der wir die Bundesregierung auf das Schärfste, ich wiederhole, auf das Schärfste kritisieren. Ist doch Sozialismus pur. Sie sagen es, Filbinger, Sie sagen es. Nur heißt die geistige Urheberin dieser Beschlüsse Angela Merkel und ist die Vorsitzende Ihrer Partei, der CDU. Der Bayer kann es einfach nicht lassen. Ja, so langsam glaube ich, Adenauer hatte doch recht. Dann wird Frau Merkel eben schlecht beraten. Ne? Umso wichtiger ist es, dass wir, jawohl, wir ihr gute Argumente an die Hand geben. Ich denke da zum Beispiel an unser Energieprogramm von 1975. Energieprogramm von 1975? Jawohl. Du lieber Gott. Was stand denn da drin? So genau erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr, aber es war ein sehr zukunftsweisendes Programm. Ich kann es euch sagen. Aber spät. Die Landesregierung hat 1975 beschlossen, den Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung innerhalb von 15 Jahren zu verzehnfachen. Zu verzehnfachen? Um Himmels Willen. Da stünde ja heute in fast jedem Vorgärtel ein Atommeiler. Danke, Herr Späth. Jetzt erinnere ich mich wieder. Neue Kernkraftwerke. Das war unsere überzeugende Antwort auf die Ölkrise von 1973. Ja, der Beschluss ist aber nie umgesetzt worden. Ja, weil Wiel nie gebaut wurde. In unmittelbarer Nähe von Wiel. Vor Freiburg liegt auch Fessenheim. Das war der Fehler. Ja. Und wer war dafür verantwortlich? Ein Kernkraftwerk am Oberrhein Wirklichkeit. Der Spät. Ich hatte keine andere Wahl. Wiel war politisch nicht durchsetzbar. Das sehe ich genauso. Eine solche Massierung von Kernkraftwerken in der Nähe der innere Frieden eines Landes ist wichtiger als ökonomische Erwägungen. Allerdings hätte die damalige Landesregierung wissen können, was es bedeutet, sich mit südbadischen Bauern und Winzern anzulegen. Sie denken da an die revolutionäre Tradition Badens. Genau. Von Baden gingen die Bauernkriege aus. In Baden wurde 1848 mit der Waffe in der Hand für die Freiheit gekämpft, während man im Württembergischen meist nur in Literaturzirkeln über Freiheit und Bürgerrechte räsonierte. Guter Satz. Den muss ich mir gleich aufschreiben. Brauchst du nicht, Ulrike. Ich lass doch mitlaufen. Ah ja, wir sind ja Protokollanten. Ja, meine Herren des Schattenkabinetts, dann muss ich aber doch darauf hinweisen, dass Ihnen zur Energiewende bisher herzlich wenig eingefallen ist. Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort. Das Schwert sich handhabt wie das Messer schneide. Schiller, Wallensteins Lager. Sehr gut, Kollege Meyer. Hm. Kiesinger, wenn Sie jetzt noch anfangen, Schulnote zu verteilen, dann raste ich aber endgültig aus. Was? Das konnten Sie bei Ihren Pressekonferenzen machen, wo Sie wie ein Zensor Zeitungsartikel benotet haben, aber nicht mit mir. Ja, jetzt. Ja? Jetzt regen Sie sich nicht so auf, Herr Meyer. Doch. Ich hatte mit Journalisten stets das beste Einvernehmen, im Unterschied zu Ihnen. Sie wollten ja sogar einen staatlich kontrollierten Rundfunk. Ach, das war doch ganz was anderes, weil Herr Späth, ja. Vielleicht können Sie ein wenig Licht ins energiepolitische Dunkel bringen. Ja, ja. Was bedeuten die Pläne der Bundesregierung für Baden-Württemberg? Nun, Sie sind zweifellos sehr ambitioniert. Der größte Engpass ist der Netzausbau. Wir brauchen tausende Kilometer neuer Stromleitungen, um Windenergie von Norddeutschland nach Baden-Württemberg zu transportieren. Schaffen wir das innerhalb von 10 Jahren? Wenn wir in dem Tempo weitermachen wie bisher? Neu. Die Stromtrassen müssen eben schneller gebaut werden. Ja, und was machen Sie bitte mit den Einsprüchen der Bürger vor Ort? Es dauert Jahre, um ein Planfeststellungsverfahren rechtskräftig abzuschließen. Dann darf eben nicht mehr jeder Grundstücksbesitzer so ein Verfahren blockieren. Vorsicht, Klaus. Schließlich geht es um eine gute Sache. Also kein Atommeiler im Vorgärtle, ein Windrad aber schon. Ne? Das geht nicht. Wenn wir Bürgerrechte danach beurteilen, ob es sich um eine gute Sache handelt oder nicht, da sind wir auf einem gefährlichen Weg. So ist es, Herr Müller. Auch Diktaturen werden mit guten Absichten gerechtfertigt. Aber was machen wir denn dann? Wir brauchen doch den Strom. Der Kretschmann will 1000 neue Windräder in Baden-Württemberg bauen. Das müsste doch machbar sein. Ohne die Stromimporte bleibt dann aber immer noch eine große Versorgungslücke. Und wahr? Um die zu schließen, muss man entweder mit hohem Tempo und beträchtlichem Rechtsrisiko Stromautobahnen bauen oder aber große Mengen Atomstrom kaufen, was weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll ist. Wobei das Problem der Speicherkapazitäten und der intelligenten Verteilnetze dann immer noch nicht gelöst ist. Ich habe den Eindruck, wir drehen uns im Kreis. Ja, wie eine Windmühle bei wenig Wind. Ich schlage vor, wir legen eine kurze Beratungspause ein. Die haben Sie sich verdient. Ich werde nie mehr behaupten, Sie seien Gruftis. Ja, da tun Sie auch gut dran. Zumal unsere Bildergalerie bald um die Kollegen Nöttinger und Mappus ergänzt wird. Ja, die könnte man eigentlich auf einem Bild unterbringen, weil arg lang reagiert haben sie ja beide nicht. Das ist ein interessanter Beitrag zum Thema Sparen, junger Mann. Ja, mit Sparen muss man bei sich selber anfangen. Wenn ich an die vielen Dienstwerke denke, die an Kabinettstagen im Hofe der Villa rumständen. Ja. Mein Gott, mein Kabinett hatte einen Dienstwagen, mit dem die Ministerreihe eingesammelt wurde. Ja, so war es bei mir lange Zeit auch noch. Und das Essen während der Sitzungen, das haben wir uns selber mitgebracht. Ja, Kollege Müller, das erinnert mich an das 25-jährige Landesjubiläum, wo ich, Sie und andere um das Land verdiente Persönlichkeiten zu einem Essen in Stuttgarter Schlossgartenhotel eingeladen hatte. Ja, das stimmt. Als Ihnen der Kellner die Speisekarte reichte, sagten Sie... Ja, ist das alles teuer hier. Habt ihr nichts Preiswertes, zum Beispiel Würstle mit Kartoffelsalat? Daraufhin hat sich kein Mensch mehr getraut, etwas von der Speisekarte zu bestellen. Wenn das mein Protokollbeamter hören tät, der bekäme die Sinnkrise. Ach, Klaus, die Leute meinen immer, Politiker wären scharf auf üppige Arbeitsessen. Ja, ha? Mir sind die mit der Zeit zu den Ohren rausgekommen. Ich hätte viel lieber mal saure Kuttler mit Bratkartoffeln gegessen. Ja, guter Spät. Und deswegen hat der Erich Gänsemüller, Wer? Der legendäre Landtagspräsident, sich ja sogar im Landtag von seiner Frau bekochen lassen. Ne? Echt? Das hat man dann bis in den Plenarsaal hinein gerochen. Hatte aber den Vorteil, dass die Mittagspausen immer pünktlich eingehalten worden sind. Ganzenmüller hat ja auch behauptet, das kupferne Landeswappen im Landtag sei an einer Stelle nicht angeschweißt, sondern nur angeschraubt worden, weil man sich bis zur endgültigen Volksabstimmung 1970 nicht sicher gewesen sei, ob Baden nicht doch noch selbstständig würde. Und was für eine Stelle war das? Klaus, denk mal nach. Ja. Was symbolisiert den badischen Landesteil im großen Landeswappen? Ein Adler. Ach, wir sind doch nicht in Preußen. Ja, wir sind hier nicht in Preußen. Ein Adler. Der Greif ist das badische Wappentier. Der war angeblich nur angeschraubt, damit man ihn, wenn die Volksabstimmung eine Mehrheit für die Trennung von Baden und Württemberg erbracht hätte, leichter gegen einen zweiten Hirschen hätte austauschen können. Kapiert? Ich weiß weder was von einer Volksabstimmung, noch habe ich je im Leben einen Greif gesehen. Also so langsam macht es mich sehr besorgt, was für eine Bildungspolitik die Kollegen, die nach mir gekommen sind, da betrieben haben. Halt, Herr Kiesinger. Zu meiner Zeit hat Kultusminister Hahn seine bundesweit beachteten Schulentwicklungspläne vorgelegt und gegen den allgemeinen Trend Mut zur Erziehung gefordert, jawohl. Was sich in meiner Regierungszeit noch verstärkt hat, ich habe den Meyer Vorfelder eher bremsen müssen, wenn er wieder mal gegen linke Lehrer in Turnschuhen gewettert hat. Ja, wir haben eben nicht jeden pädagogischen Unsinn mitgemacht, der in anderen Ländern veranstaltet wurde. Und deswegen schneiden Baden-Württemberg und Bayern bei PISA-Studien ja auch immer am besten ab. Trotzdem sind viele Eltern unzufrieden mit dem gegenwärtigen Schulwesen. Ja, jetzt versucht Grün-Rot ja einen Kurswechsel. Mehr Autonomie für die Schulen, Ausstieg aus dem dreigliedrigen Schulsystem. Ja, okay, aber was ist ein Greif? Ein junger Freund, ein Greif ist ein Fabeltier. Halb Löwe, halb Adler. Aha, also doch ein Adler. Also aber nur ein halber, mit spitzen Ohren. Und was hat das mit Baden zu tun? Also, Baden. Baden führte den Greif im Wappen, so wie Württemberg den Hirsch. Und warum hat Baden den Greif im Wappen? Naja, der Adler. Früher gab es im Schwarzwald mal Adler, nehme ich an. Aha. Und Löwen? Nein, Löwen natürlich nicht. Löwen waren die Wappentiere der Staufer, junger Freund. Da gab es ja wohl auch andere Momente in der Landesgeschichte. Sorgfältiger, reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mein Amt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurückzugeben. Oder das hier. Der Späth lässt sich nicht kaufen. Der Späth ist nicht bestechlich. Tja, der Späth hat also, eine Menge Urlaub. Wollen Sie das wirklich in Ihrer Jubiläumssendung bringen? Ausschnitte aus den Rücktrittserklärungen von Späth und Filbinger. Dégoûtant finde ich das. Also. Wir haben es halt mal aus dem Archiv mitgenommen. Danke. Ob ich es in die Sendung einbaue, weiß ich noch nicht. Ich würde es Ihnen nicht empfehlen. Rücktritte sind eine schwierige Materie. Traurig. Die kann man nicht in ein paar Minuten abhandeln. Wieso? Bei guten Nachrichten geht es doch auch. Okay. Lassen wir doch einfach die entscheiden, die davon betroffen waren. Was meinen Sie, Herr Filbinger? Wie? Was? Sollen wir über die Vorwürfe, die gegen Sie erhoben wurden, weil Sie noch nach Kriegsende als Marinerichter Todesurteile gegen desertierte Wehrmachtsangehörige verhängt haben, berichten oder nicht? Und Sie, Herr Späth? Ja. Wollen Sie zu den unternehmensfinanzierten Reisen, die man Ihnen als Ministerpräsident zur Last gelegt hat, Stellung nehmen? Hallo? Was ist? Hat es Ihnen die Stimme verschlagen? Darf ich Sie daran erinnern, Sie reden mit Bildern? Jetzt auf einmal. Schon gut. Wir werden die Rücktritte nicht thematisieren. Schließlich soll es eine heitere, optimistisch stimmende Sendung werden. Ausgezeichnet. Aber es irritiert mich doch, verehrte Porträts, dass ihr nur dann redet, wenn ihr glaubt, Wohltaten vermelden zu können. Wie in der richtigen Politik auch. Haben Sie was anderes erwartet? Ja, denn Demokratie ist keine Schönwetterveranstaltung. Ja, seien Sie nachsichtig mit uns. Mir macht es schon Spaß, ohne Schirm patschnass im Regen zu stehen. Wir können die Sitzung unseres Schattenkabinetts unmöglich beenden, ohne die kulturelle Vielfalt des Landes wenigstens gestreift zu haben. Ja, gut, das ist kulturisch nicht alles, aber ohne Kultur ist doch alles nichts. Nee, Kultur ist das, was Baden und Württemberg im Kern zusammenhält. Ja. Gut gebrüllt, so. Löwe Kiesinger. Ob das stimmt, ist eine andere Frage. Ich glaube schon. nur halt auf spezifisch baden-württembergische Weise. Mhm. So. Das kulturelle Potenzial unseres Landes entfaltet sich am besten im Wettstreit der Regionen. Staatstheater Stuttgart, Staatstheater Karlsruhe, Nationaltheater Mannheim. Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Württembergisches Landesmuseum Stuttgart. Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, die Badische Landesbibliothek Karlsruhe, Deutsches Literaturarchiv in Marbach, die Literarische Gesellschaft Scheffelbund, auch in Karlsruhe, die größte literarische Vereinigung Festspiele, Schwetzinger Festspiele, Donau-Eschinger Musiktage. Gott, Herr Filbinger, wieder an Bord. Ja. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Staatsgalerie Stuttgart, nicht zu vergessen das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe und die Filmakademie in Ludwigsburg. Die Sie initiiert haben, Herr Spelt. Jawohl. Willkommen im Club. Es freut mich, dass die Kunst Ihre Lebensgeister wieder geweckt hat. Das Verhältnis von Politik und Kultur ist ja auch eine spannende Angelegenheit. Da geht es nicht immer nur harmonisch zu. Wieso? Ich hatte zu Künstlern ein prima Verhältnis. Marcia Heide, Tobi Ungerer, Friedensreich Hundertwasser. Zu dem Stuttgarter Theaterintendanten Klaus Peimann auch, den Ihre CDU 1977 aus politischen Gründen zum Rückzug zwang? Das war etwas anderes. Ach. Es ist nicht Aufgabe eines Theaterintendanten, Spenden zu sammeln für die Zahnbehandlung von Gudrun Enslin. Das hat der damalige OB von Stuttgart, Manfred Rommel, ganz anders gesehen. Ja, ja, ja. Und der war bestimmt kein RAF-Sympathisant. Ja, jetzt Moment mal. Also wenn einer für die Kunstförderung in diesem Land viel getan hat, dann ist das der Spät. Danke, Kollege Kiesel. Ja, die ganze deutsche Kunstszene hat uns darum beneidet. Einverstanden. Nur schade, dass diese innovative Kulturpolitik von seinem Nachfolger nicht fortgesetzt wurde. Was? Das bestreite ich ganz entschieden. Herr Teufel, Ihr Name wird mit Verwaltungsreformen und solider Finanzpolitik in Verbindung gebracht. Ja? Aber als Kunstförderer sind Sie nun wahrlich nicht hervorgetreten. Im Gegenteil, in Ihrer Amtszeit wurden die Kulturausgaben um 10% gekürzt. Ach, deswegen zeigt seine rechte Hand auf dem Bild nach unten. Das ist doch eine Unverschämtheit. Die Hand zeigt nach unten, weil der Maler damit meine Bodenständigkeit ausdrücken wollte. Wir brauchen nämlich beides. Kunst und Krombier. Das bestreitet ja niemand. Nur das... Ulrike, darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie kein Mitglied unseres Schattenkabinetts sind? Ich bat Sie zu protokollieren, nicht zu protestieren. Ja, sehr gut. Ja. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass die Sparpolitik der letzten Jahre ein Ausmaß angenommen hat, das die kulturelle Substanz unseres Landes gefährdet. Ha. Ich plädiere deshalb dafür, der neuen Landesregierung eine maßvolle Aufstockung der Kulturausgaben nahezulegen. Das sagen ausgerechnet Sie, als oberster Sparkommissar der 50er Jahre, Herr Müller. Oh. Ja, wenn man will, dass ein Baum Früchte trägt, dann darf man ihn nicht umhauen, sondern muss ihn pflegen. Ich schlag wieder das Blechli, Kollege Müller. Sie redet ja schon wie ein Grüner. Wenn das grüne Politik ist, dann bin ich auch ein Grüner. Ich habe aber Kulturförderung immer als parteiübergreifende Aufgabe verstanden. Polizeisirene. Der Hof ist voller Blaulicht. Na Gott sei Dank. Dann wird die Sicherheitssperre ja gleich aufgehoben werden. Hoffentlich. Ich frage mich nur, warum die dazu mit 5 Polizeifahrzeugen anrücken müssen. Warum schließe die nicht einfach die Tür auf? Komm, lass uns die Anweisung der Polizei befolgen. Sonst kriegen wir nur noch mehr Ärger, Klaus. Wie du meinst. Oh Gott, noch mal, jetzt gang schon auf! Die Balkontür ist scheinbar seit 100 Jahren immer benutzt worden. So ein Quark. Was vor 100 Jahren wurde die Villa gerade erst erbaut. Das war keine von den Exelle im Flur. Vielleicht die Freifrau von Reitzenstein selbst. Was? Ja, am Fuß der Treppe hängt ein riesengroßes Porträt von ihr. Langsam würde ich mir wünschen, die Bilder könnten nicht nur schwätzen, sondern auch mal was Produktives schaffen. Gnädige Frau, hätten Sie uns vielleicht einen Tipp, wie wir diesen Scheiß... Hier spricht die Polizei. Wie wir Ihre Balkontür aufkriegen. Kommen Sie ein. Gebäude ist umstellt. Widerstand ist möglich. Sie kräftig gegen den Türrahmen. So habe ich es immer gemacht. Komm, Ulrike. Die Tür ist offen. Klaus, nimm die Hände hoch. Sonst schießen die noch. Jetzt macht den verdammten Scheinwerfer aus. Wir sehen ja überhaupt nichts. Wo sind die anderen? Wer? Wen meinet ihr? Es befindet sich noch mehr Personen im Haus. Wenn Ihre Stimmen durchs offene Küchenfenster hören. Das waren keine Personen, sondern Bilder. Ich glaube, die hat was am Äpfel. Sie sind doch der Hausmeister. Ja. Sie haben doch gestern einen Techniker vom Rundfunk hier gesehen. Ja. Ist das der Mann da oben? Ja, hundertprozentig. Hä? Und das Mädchen neben ihm, das ist wohl die Redakteurin. Warum erzählt die so einen Stuss? Keine Ahnung. Frauen sind manchmal romantisch. Romantisch? Vor allem nachts. Aber doch nicht, wenn 20 Polizisten zugucken. Vielleicht war das eine verschlüsselte Botschaft. Sie sagt Bilder und meint in Wahrheit Geiselnehmer. Auweia. Also doch. Was? Der Techniker kam mir gleich so verdruckst vor, wie ich vorher mit ihm telefoniert habe. Ah, das haben wir gleich. Hallo? Bleiben Sie auf dem Balkon, bis wir Ihnen weitere Anweisungen geben. Kollegen, wir stürmen die Villa. Äußerste Vorsicht und nur im Notfall von der Schusswaffe Gebrauch machen. Ihr werdet verrückt. Die stürmen die Villa. Oh, mein Protokollbeamter hat mir Sache erzählt. Klaus! Im Dritten Reich ist hier sogar mal ein erschossen worden. Klaus, hör auf damit. Mir ist schon kalt. Ja, okay, ich will bloß noch weg. Ja, ja, okay. Wir gehen jetzt wieder rein und halten unsere Besserausweise hoch. Will ich lesen, baden-württembergische Polizeibeamte, was man ihnen hinhält, bevor sie schießen? Bestimmt. Du hast doch gehört, wir haben das beste Bildungssystem der Republik. Ach so? Ist niemand? Ich hab die Schuss nicht kriegen. Sie können den Balkon verlassen. Wir sind schon dabei. Hier unsere Presseausweise. Danke. Ja, dann. Entschuldige ich mich für die Unannehmlichkeiten. Aha. Ich schwöre, keine mehrere Stimmen kürzer haben. Ich sagte doch, die Bilder können sprechen. Aha. Meine Herren, wie wär's mit einer kleinen Kostprobe? Los jetzt! Herr Meier! Herr Müller! Oh, ich merke schon, Sie wollen nicht. Ah, Sie wollen nicht? Also gut, dann bis morgen. Ja. Ich fahre jetzt. Ja, auch, gute Nacht. Verehrtes Stadterkabinett. Moment. Sie ist besser, mir bringen zu heim. Hm? Wieso denn das? Soll ich Ihnen die Flaschen in der Küche zeigen? Ja. Kommen Sie. Ganz fair war unser Verhalten nicht. Ach was. Meine Herren, wie wär's mit einer kleinen Kostprobe? Ja, wir sind doch keine Zirkuspferd. Und keine Politiker. Manche denken ja, das wäre dasselbe. Wir sind Bilder. Unsterblich, aber machtlos. Trotzdem hat's Spaß gemacht, wieder so zu tun, als könnten wir noch ein bisschen mitmischen. Ja, auch wenn wir wissen, dass unsere Ratschläge niemanden interessieren. Ist das Recht jeder Generation, Fehler der früheren zu wiederholen? Wovon ausgiebig Gebrauch gemacht wird. Ja, also verzichten wir drauf, beim Landesjubiläum eine besondere Rolle zu spielen. Wir haben Zeit. Mal sehen, was die grünen, roten Himmelstürme alles zustande bringen. Ein bisschen frischer Wind kann ja nicht schaden. Aber in 10 Jahren wird Bilanz gezogen. Dann sind auch die Kollegen Oettinger und Mappus dabei. Und wer weiß, vielleicht sogar dieser Herr Kretschmann. Die Sitzung des Schattenkabinetts ist beendet. Kollege Meier, löschen Sie bitte die Aufnahme. Ach ja, und bringen Sie das mit den beiden Hymnen in Ordnung. Sie Kindskopf. Oh, Klaus! Hm. Klaus! Aufwachen! Hm. Wo bin ich? In der Küche. Was denn für eine Küche? Die Küche der Villa Reitzenstein. Oh, du lieber Gott. Was ist denn los? Guck dir mal die Flaschen an. Warum ihr das? Wer denn sonst? Oh, kein Wunder, mir schlafe wie die Ratzen. Komm, ruf ein Taxi. Ja. Aber vorher muss ich noch in den Aufnahmeraum die Räder abschalten. Die Bilder. Du, ich hab geträumt, die würden leben und könnten sprechen. Du hast vielleicht eine Fantasie. Ich hab ihre Stimmen noch im Ohr. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich die Sendung aufbaue. Ulrike? Ja? Du brauchst dir um die Sendung keine Gedanken mehr zu machen. Auf meinem Handy ist ein SMS des Chefredakteurs, da guck, selbst. Programmänderung. Zum Landesjubiläum bringen wir statt Villa Reitzenstein Politiker-Talkrunde aus dem Landtag. Hm. Oh, na gut, komm, schalt ab. Gut. Als ich Ministerpräsident war, haben die in Bunja sogar von der Remstal-Politik gesprochen, die ich mache. Das war doch vorhin noch nicht drauf. Was aber nicht als Luftfreund war, ne? Mit ihrer Kritik an der Wiener Bewaffnung haben sie den Arsch stehen bleiben doch. Ich glaub's nicht. Gemeinsame Leistung wesentlich. Nur das zählt. SWR 4 Mundart und Musik. In unserer heutigen Sendung hörten Sie das Mundart-Hörspiel Schattenkabinett von Manfred Zach zum 60. Geburtstag von Baden-Württemberg. Die Sprecher waren Ministerpräsident Mayer, Bodo Kelber, Ministerpräsident Müller, Reinhold Ohngemach, Ministerpräsident Kiesinger, Stefan Moos, Ministerpräsident Filbinger, Jörg Ade, Ministerpräsident Späth, Boris Burgstaller, Ministerpräsident Teufel, Hubertus Gerzen, Rundfunkredakteurin Alexa Steinbrenner, Rundfunktechniker Willi Schneck, Polizist Philipp Heidmann, Hausmeister Boris Rosenberger, Freifrau von Reitzenstein Christel Freitag. Ton und Technik Burkhard Pizzer-Landeck und Sabine Klunzinger. Regie Günther Maurer. Sie hörten eine Produktion des SWR 2012.